So, was hast du entdeckt? Eine Pommesmaschine, da. Eine Pommesmaschine? Eine Fritteuse, ah ja. Heißluft, nahezu ohne Öl. Aha. Oh, aber die kostet 100 Euro. Aha. Was? Ja, die ist cool, ja. Das ist aber auch cool. Schau, da kommt das Dreckige. Das ist auch. Mama! Mit wenig Öl, aber das weiß ich nicht, wo man so weit hinstellen soll. Ja, aber hast du recht, sowas wäre schon eine tolle Sache. Sowas und sowas. Sowas und sowas.